Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir, die Gruppe C1, sind noch einmal da und möchten euch jetzt ein paar lustige Anekdoten erzählen. Und das sind: Als Adenauer Oberbürgermeister von Köln war, klagte ein als nicht übertrieben fleißig bekannter Mitarbeiter Dr. Adenauer seine Schlaflosigkeit und fragte, ob er nicht ein Mittel dagegen wüsste. Er habe schon alle Schlafmittel durchprobiert. Adenauer fasste sich kurz. Versuchen Sie doch mal zu arbeiten. In der Anfangsphase der wissenschaftlichen Karriere von Albert Einstein fragte ein Journalist Frau Einstein, was sie von ihrem Mann hielte. Diese antwortete: Mein Mann ist ein Genie. Er kann alles machen außer Geld. Eines Tages besuchte Marilyn Monroe Albert Einstein in Princeton und machte ihm ein interessantes Angebot. Sie sollten ein Kind zusammen haben. Ihr Aussehen und seine Intelligenz würden einem solchen Kind die Welt öffnen. Einstein erwiderte: Doch was geschieht, wenn er mein Aussehen und deine Intelligenz bekommt? Als Theodore Roosevelt im Jahr 1901 für die Republikaner kandidierte, wurde er bei einer Wahlversammlung durch einen Zwischenruf unterbrochen. Mich überzeugen Sie nicht, ich bin Demokrat. Freundlich fragte Roosevelt, warum der Störer Demokrat sei. Diese antwortete, dass schon sein Großvater und sein Vater Demokraten wären. Darauf sagte Roosevelt: Schön, also gesetzter Fall, Ihr Großvater war ein Esel und Ihr Vater war auch ein Esel, was waren Sie dann? Mit diesen Fragen hatte Roosevelt die Lache auf seiner Seite. Doch da kam eine Antwort, mit der er nicht gerechnet hatte: Dann wäre ich ein Republikaner. Der spanische König Philipp III. Saß während einer Besprechung mit einem Minister eines Abends zu dicht am Feuer, sodass er stark schwitzte. Da in dem Raum Wildsuchluft herrschte, fing er an zu frösteln. Obwohl ihm klar war, dass er sich erkälten würde, wurde sein Stuhl nicht bewegt und er hielt bis zum Ende der Besprechung durch. Am nächsten Morgen fiel er in ein wochenlanges Schwerfieber, von dem er sich erst nach Monaten wieder erholt hätte. Nun stellt sich die Frage, warum der Stuhl nicht vom Feuer weggewehrt werden durfte. Dieses Privileg genoss ein treuer Diener des Königs, der an den Abend Dienst frei hatte. Der französische Staatsmann Aristide Briand erhielt zusammen mit Gustav Stresemann wegen seiner Verdienste um die europäische Verständigung den Friedensnobelpreis. Nach dem Besuch eines Stierkampfs in Spanien wurde er gefragt, wie es ihm gefallen habe. Briand antwortete: Sehr gut, aber schicken Sie den Teurer fort, geben Sie mir ein Bündel Heu und lassen Sie mich in die Arena. Sie werden sehen, in einer Viertelstunde habe ich mit dem Stier Frieden geschlossen. Während Fidel Castros Schulzeit riet ihm ein Lehrer: Sie reden so viel, Sie sollten Rechtsanwalt werden. Tatsächlich studierte Castro Jura in Havanna, bis er sich der kubanischen Revolution anschloss und sie zum Sieg führte. Sein Redetalent spielte dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Bis zu 12 Stunden konnte er frei und ohne Manuskript eine Menge begeistern. Vor einer Rede vor der UN-Vollversammlung 1960 erklärte er: Sie brauchen nicht keine Sorgen zu machen. Ich werde mir Mühe geben, mir kurz zu fassen. Die Rede dauerte 5 Stunden. So schrieb Winston Churchill, der gerade von seinem Amt zurücktreten musste. Sehr geehrter Herr Premierminister, am nächsten Samstag wird mein neues Stück Uhr aufgeführt. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Beiliegen 2 Karten. Eine für Sie, die andere für einen Freund, falls Sie einen haben. Churchill antwortete: Sehr geehrter Mr. Shaw, haben Sie Dank für Ihre Einladung. Ich würde allerdings lieben zur zweiten Aufführung kommen, falls Sie eine erleben. Norbert Wiener wurde einmal auf dem Campus der Universität von einem Studenten angesprochen, der eine mathematische Frage hatte. Wiener blieb stehen und erörterte ausführlich mit dem Studenten das Problem. Als sie fertig waren, fragte er, bin ich aus dieser Richtung oder aus der entgegengesetzten Richtung gekommen, als sie mich ansprachen? Und der Student nannte ihm die Richtung, aus der er gekommen war. Aha, sagte Wiener, dann habe ich noch nicht gegessen, und setzte seinen Weg in Richtung der Mensa fort. Der US-Präsident Abraham Lincoln stammte aus sehr einfachen Verhältnissen. Als er noch die Volksschule Hodgenville besuchte, wollte der Lehrer eines Morgens die Reinlichkeit der Schüler prüfen und ließ sich die Hände vorzeigen. Lincoln wischte rasch die rechte Hand an der Hose ab und zeigte sie zaghaft vor. Der Lehrer war empört. Du bist ein Schmutzfink und hast 10 Stockschläge auf die Finger verdient. Doch ich will dir die Strafe erlassen, wenn du mir eine Hand hier in der Klasse zeigen kannst, die noch schmutziger ist als diese. Lincoln streckte die linke Hand aus, die noch schmutziger war, und der lachende Lehrer erließ ihm die Strafe. Gut, das war alles. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet.